Martin Auers Geschichtenmaschine. Die russige Köchin. Einmal war ich im Auto unterwegs mit Kim, einem Kind, mit dem ich befreundet bin. »Stell dir vor«, sagte Kim, »letzten Winter will ich einmal zu meiner Freundin Gerda auf Besuch gehen nach der Schule. Da sagt sie zu mir, ich soll nicht kommen.« »Ja, wieso denn nicht?«, sage ich, »aber sie redet so blöd herum, dass ich gleich gemerkt habe, dass sie irgendein Geheimnis hat. Und dann habe ich so lange gebohrt, bis sie es nicht mehr ausgehalten hat.« »Es ist halt nur, weil wir die schwarze Köchin haben«, hat sie gesagt. »Und da habe ich gleich alles gewusst.« Und so habe ich von Kim ein lange gehütetes Geheimnis erfahren. Ein Geheimnis, das sonst nur Kinder kennen. Immer wieder nämlich finden Mütter, wenn sie abends von der Arbeit nach Hause kommen, in ihrer Küche seltsame schwarze Flöckchen. »Was ist das nur für ein Ruß?« immer seufzen sie, während sie Putzmittel auf die schmutzigen Stellen sprühen. »Wir heizen doch gar nicht mit Kohle.« Und fragend sehen sie ihre Kinder an. Doch die Kinder tun so, als wüssten sie nichts. Denn was sie erzählen könnten, würde doch niemand glauben. Die schwarze Köchin taucht mittags in den Wohnungen auf, wenn die Eltern aus dem Haus sind. Wenn die Kinder aus der Schule kommen und bei der Küchentür hineinschauen, steht da die schwarze Köchin und rührt irgendwas auf dem Herd. Sie ist groß und ganz dürr, weil sie selber nie etwas isst von dem, was sie kocht. Sie ist ganz schwarz angezogen, trägt ein altmodisches langes Kleid, eine schwarze Schürze, schwarze Strümpfe, schwarze Schuhe und ein schwarzes Tuch um den Kopf. So steht sie am Herd und rührt und kocht, und ihr Gesicht und ihre Hände sind auch ganz schwarz, wie verbrannter Toast. Wenn die schwarze Köchin da ist, ist es am besten, man kümmert sich überhaupt nicht um sie. Man holt einfach die Tiefkühlpizza oder die Fischstäbchen aus dem Kühlschrank und kocht sich sein Mittagessen. Aber die meisten Kinder trauen sich nicht in die Küche, wenn die schwarze Köchin da ist. Das nützt aber gar nichts, denn bald kommt sie aus der Küche und stellt dampfende Teller auf den Tisch. »Heute gibt's was Feines«, sagt sie, »guten Appetit und lasst es euch schmecken, ihr Lieben.« Und im Teller dampft eine Nudelsuppe. Nur, es sind schwarze Nudeln, die in einer schwarzen Suppe schwimmen. Wenn man jetzt kein Wort sagt, holt sie die Teller bald wieder, schüttelt den Kopf und murmelt, »Je, je, je, die gute Suppe«, und dann bringt sie einen Teller mit schwarzen Spaghetti. Aber wenn man sagt, »Ii, git, ebäb, pfui Teufel, geh weg mit deiner grauslichen schwarzen Suppe«, dann geht ihr Mundwerk los. »Aber schau, Kind, so eine schöne Suppe habe ich dir gekocht. Jetzt iss sie doch, wenigstens ein paar Löffel. Du musst doch groß und stark werden. Schau, die ist wirklich gut, ich esse sie doch auch. Du wirst mir ja noch krank, wenn du nie was essen willst. Ich mein's doch nur gut mit dir, das gute Essen. Lass es doch nicht kalt werden. Du musst doch was Warmes im Bauch haben nach der Schule. So iss doch, komm, sei brav. Nachher gibt's dann noch was Feines, wirst schon sehen.« »Aber jetzt iss einmal deine Suppe, wenigstens mir zuliebe, sonst kann ich sie wieder wegschütten. Man kann doch das gute Essen nicht so verkommen lassen. Früher wären wir froh gewesen, wenn wir öfter so eine Suppe gehabt hätten. Anderswo haben sie Hunger und du willst nicht essen. Na, komm schon.« Und so geht das weiter. Und jedes Mal, wenn man etwas sagt, redet sie wieder 5 Minuten. Man muss nur einfach still sein und warten, bis sie die Teller wieder abserviert. Sie probiert's dann noch ein paar Mal mit schwarzem Spinat oder schwarzem Pommes frites, aber wenn man nichts sagt, verschwindet sie schnell wieder und bringt höchstens noch ein Glas schwarze Milch oder schwarze Erdbeeren mit schwarzer Sahne. Dabei grinst sie immer freundlich und ein bisschen traurig, und man möchte ihr gern die Freude machen, aber dann schaut man das schwarze Essen an und sagt, »I, nein, danke!« »Und hat schon einmal jemand das Essen gekostet?«, fragte ich Kim. »Also, die Kinder sagen, wenn man die Augen zumacht, dann schmeckt alles ganz normal. Aber das Gefährliche ist, wenn man einmal etwas nimmt von ihr, dann hört sie überhaupt nicht mehr auf. Dann bringt sie immer mehr und man muss immer weiter essen. Sie soll schon Kinder auf 100 Kilo gefüttert haben, wie nichts.« »Und hast du sie selber gesehen, die schwarze Köchin?« »Klar, ich habe doch der Gerde geholfen, sie wieder loszuwerden.« »Wie hast du das fertiggebracht?« »Das war so. Wie ich hingekommen bin, war der Gerde, ihr kleiner Bruder, auch schon da, der Willi. Und der ist schon ganz verhärmt gewesen und ist da gesessen am Wohnzimmertisch und hat gemault, »Die geht mir schon total auf den Wecker, die alte Urschel. Ich mag überhaupt kein Essen mehr sehen.« Und da ist sie schon hereingekommen mit schwarzer Griesnockelsuppe. Die Gerda hat mir Stillsein gedeutet und wir haben gewartet, dass sie wieder verschwindet. Und dann hat sie schwarzes Hühnerrisotto gebracht und schwarze Cremetorte und dann war sie endlich weg. Der Willi hat gemeint, er sagt's jetzt den Eltern, aber die Gerda hat gesagt, geh, die glauben, wir spinnen. Und dann haben wir nachgedacht, was wir machen können. Vielleicht ist sie verwunschen oder was, hat die Gerda gesagt. Vielleicht, dass man ihr irgendwas geben muss. Wollt ihr sie vielleicht noch fragen, hat der Willi gesagt. Und recht hat er gehabt, weil was hätte sie uns schon gesagt? Jedenfalls ist uns nichts eingefallen. Aber am nächsten Tag bin ich wieder hingegangen und hab gewartet, bis sie mit der Suppe daherkommt. Und dann habe ich mich in die Küche geschlichen. Da war ihr schwarzer Kochtopf. Und den habe ich ausgeleert und im Badezimmer in der Waschmaschine versteckt. Und dann haben wir gewartet, was passiert. Wie sie mit den Tellern wieder in die Küche verschwunden ist, ist sie auf einmal herausgestürzt und hat gejammert, je, je, je, mein Topf, mein Topf. Und sie ist durch die ganze Wohnung geschusselt und hat überall unter die Möbel geguckt und hat gejammert, mein Topf, je, je, je, mein Topf, mein Topf. Und einmal hat sie sich geirrt und hat geheult, mein Kopf. Und da ist ihr kurz der Kopf heruntergefallen und im Zimmer herumgekugelt, immer hinter ihr her und wollte wieder auf seinen Platz hüpfen. Aber sie ist herumgelaufen und hat ihren Kopf gesucht und der Kopf hat sie gesucht. Und dann ist sie gestolpert und hat sich voll auf den Boden gesetzt und der Kopf ist wieder auf den Hals gesprungen und sie ist genau vor mir gesessen und hat mich angeschaut. Da habe ich zu ihr gesagt, na, wie gefall ich dir? Und sie hat auf jeden von uns gedeutet und gesagt, du bist schön und du bist schön und du die Allerschönste. Dann ist sie ins Badezimmer, hat ihren Topf unter den Arm genommen und ist in die Badewanne gesprungen. Und dann ist sie bitte durch den Abfluss geronnen und war weg. Und sie ist nicht mehr wiedergekommen? Also zu Gerda und Willi ist sie nicht mehr gekommen. Aber sie geht immer noch um, habe ich gehört. Kim kuschelte sich in die Ecke, murmelte, weck mich auf, wenn wir da sind, und schlief ein. Der Regen regnete, die entgegenkommenden Autos blendeten, die Räder surrten, und ich brummte das alte Spiellied vor mich hin, das wir als Kinder immer gesungen hatten. Ist die schwarze Köchin da? Ja, ja, ja. Dreimal muss sie ummarschieren, das vierte Mal den Topf verlieren, das fünfte Mal muss sagen, du bist schön und du bist schön und du die Allerschönste.